Kapitel 8, Teil 2 aus Der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Carsten. Der Doppelgänger von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Übersetzt von Hermann Röhl. In einem ganz kurzen Kampfe, der zwischen ihnen entstand, überwältigte Herr Goljatkin der Jüngere, Herrn Goljatkin den Älteren und bemächtigte sich dann plötzlich, ganz unerwartet, ohne weiteres und jedenfalls ganz gegen den Willen seines Gegners, des von dem Vorgesetzten verlangten Schriftstückes. Statt aber mit dem Federmesser in bester Absicht daran zu radieren, wie er Herrn Goljatkin dem Älteren lügnerischerweise versichert hatte, rollte er es schnell zusammen, schob es unter den Arm, befand sich in zwei Sprüngen neben Andrei Filippowitsch, der von seinen Kniffen nichts bemerkt hatte, und eilte mit diesem in das Arbeitszimmer des Direktors hinein. Herr Goljatkin der Ältere blieb wie angenagelt an seinem Fleck stehen, in der Hand das Federmesser, wie wenn er sich anschickte, etwas damit zu radieren. Unser Held verstand sein neues Erlebnis noch nicht ganz. Er war noch nicht zur Besinnung gekommen, er fühlte den Schlag, überlegte aber noch, was dieser zu bedeuten habe. In furchtbarer, unbeschreiblicher Erregung riss er sich endlich von seinem Platze los und stürmte davon, geradewegs in der Richtung nach dem Arbeitszimmer des Direktors, wobei er unterwegs den Himmel anflehte, dass all dies sich doch noch gut gestalten und weiter nichts zu bedeuten haben möge. In dem letzten Zimmer vor dem Arbeitszimmer des Direktors rannte er Nase gegen Nase mit Andrei Filippowitsch und seinem Namensvetter zusammen. Diese kamen beide bereits zurück. Herr Goljatkin trat zur Seite. Andrei Filippowitsch redete lächelnd und heiter. Herrn Goljatkins des älteren Namensvetter lächelte ebenfalls, fuchsschwänzelte, trippelte in respektvoller Entfernung von Andrei Filippowitsch einher und flüstert ihm mit entzückter Miene etwas ins Ohr, worauf Andrei Filippowitsch sehr wohlwollend mit dem Kopfe nickte. Nun verstand unser Held auf einmal die Lage der Dinge. Die Sache war die, dass seine Arbeit, wie er später erfuhr, die Erwartungen seiner Exzellenz beinahe übertroffen hatte und wirklich zum festgesetzten Termine rechtzeitig fertig geworden war. Seine Exzellenz war außerordentlich zufrieden gewesen. Es verlautete sogar, seine Exzellenz habe Herrn Goljatkin dem Jüngeren seinen Dank, seinen warmen Dank ausgesprochen und gesagt, er werde sich bei vorkommender Gelegenheit dessen erinnern und es nicht vergessen. Natürlich war Herrn Goljatkins erste Regung, Protest einzulegen, mit aller Macht Protest einzulegen, bis an die äußersten Grenzen der Möglichkeit. Fast ohne von sich selbst zu wissen und blass wie der Tod stürzte er zu Andrei Filippowitsch hin. Aber als dieser hörte, dass es sich um eine Privatsache Herr Goljatkins handle, weigerte er sich, sie anzuhören, indem er in entschiedenem Tone bemerkte, er habe sogar für seine eigenen notwendigen Angelegenheiten keine freie Minute. Die Trockenheit des Tones und die Schärfe der Zurückweisung befremdeten Herrn Goljatkin. »Es wird das Beste sein, wenn ich die Sache von einer anderen Seite versuche. Ich will lieber zu Anton Antonowitsch gehen.« Zu Herrn Goljatkins Unglück war auch Anton Antonowitsch nicht anwesend. Auch er war irgendwo anders, irgendwie beschäftigt. »Also hat er mich nicht ohne Absicht ersucht, ihn mit Erörterungen und Gesprächen zu verschonen«, dachte unser Held. »Darauf hat er abgezielt, der alte Fuchs. Wenn's so ist, dann muss ich einfach wagen, mich mit meiner Bitte an seine Exzellenz zu wenden.« Immer noch blass und mit dem Gefühl, dass sein Kopf sich in arger Verwirrung befinde und sehr unsicher, wozu er sich eigentlich entschließen solle, setzte sich Herr Goljatkin auf seinen Stuhl. »Es wäre weit besser, wenn die ganze Sache eine harmlose Aufklärung fände«, dachte er unaufhörlich für sich. »In der Tat, eine derartige dunkle Geschichte ist ganz unglaublich. Erstens ist es dummes Zeug und zweitens kann es sich gar nicht begeben. Es ist wahrscheinlich nur so eine Einbildung von mir gewesen oder die Sache hat ganz anders ausgesehen, als sie sich tatsächlich verhielt. Oder ich bin gewiss selbst hingegangen und habe mich da irgendwie für einen ganz anderen gehalten. Kurz, es ist eine ganz wunderliche Geschichte.« Gerade in dem Augenblicke, als Herr Goljatkin zu dem Schlusse gelangt war, dass dies eine ganz wunderliche Geschichte sei, kam plötzlich Herr Goljatkin der Jüngere ins Zimmer geflogen, mit Akten in beiden Händen und unter dem Arme. Nachdem er im Vorbeigehen ein paar notwendige Worte zu Andrei Filipowitsch gesprochen, mit noch jemandem ein bisschen geredet, einem anderen ein paar Liebenswürdigkeiten gesagt und zu noch einem anderen einige familiäre Bemerkungen gemacht hatte, schickte Herr Goljatkin der Jüngere, der vermutlich keine überflüssige Zeit zu verschwenden hatte, sich anscheinend schon an, das Zimmer zu verlassen. Aber zum Glücke für Herr Goljatkin den Älteren blieb er gerade in der Tür stehen und redete im Vorbeigehen mit zwei oder drei zufällig dort stehenden jungen Beamten. Herr Goljatkin der Ältere stürzte geradewegs auf ihn los. Kaum hatte Herr Goljatkin der Jüngere dieses Manöver des älteren Herrn Goljatkin bemerkt, als er sofort in größter Unruhe um sich zu schauen begann, wohin er wohl möglichst schnell verschwinden könne. Aber unser Held hatte seinen Gast vom vorhergehenden Tage schon beim Ärmel gefasst. Die Beamten, die um die beiden Titularräte herumstanden, traten auseinander und warteten neugierig, was nun kommen werde. Der alte Titularrat wusste sehr genau, dass die allgemeine Meinung nicht auf seiner Seite war. Er wusste sehr genau, dass gegen ihn intrigiert wurde. Umso mehr musste er jetzt seinen Platz behaupten. Der entscheidende Augenblick war da. »Nun«, sagte Herr Goljatkin der Jüngere, indem er Herrn Goljatkin den Älteren ziemlich dreist ansah. Herr Goljatkin der Ältere konnte kaum atmen. »Ich weiß nicht, mein Herr«, begann er, »wie ich mir jetzt Ihr sonderbares Benehmen gegen mich erklären soll.« »Schön, fahren Sie fort.« Dabei blickte Herr Goljatkin der Jüngere rings um sich und blinzelte den Beamten, die um sie herumstanden, zu, wie wenn er ihnen zu verstehen geben wollte, dass jetzt gleich eine Komödie beginnen werde. »Die Dreistigkeit und Unverschämtheit Ihres Benehmens gegen mich im jetzigen Augenblick dienen noch mehr zu Ihrer Überführung, mein Herr, als alle meine Worte. Hoffen Sie nicht, Ihr Spiel zu gewinnen. Ihr Spiel steht schlecht.« »Nun, Jakow Petrowitsch, dann sagen Sie mir doch einmal, wie haben Sie geschlafen?« antwortete Herr Goljatkin der Jüngere und blickte Herrn Goljatkin dem Älteren dabei gerade in die Augen. »Sie vergessen sich, mein Herr«, sagte der Titularrat ganz verwirrt. Er fühlte kaum noch den Boden unter seinen Füßen. »Ich hoffe, dass Sie Ihren Ton ändern werden.« »Mein liebes Seelchen«, versetzte Herr Goljatkin der Jüngere, indem er Herrn Goljatkin dem Älteren eine ungezogene Grimasse schnitt und ihm auf einmal ganz unerwartet in Form einer Liebkosung mit zwei Fingern an die ziemlich fleischige rechte Backe griff. Unser Held fuhr auf wie eine Feuerflamme. Kaum bemerkte der Freund des älteren Herrn Goljatkin, dass sein Gegner, an allen Gliedern zitternd, sprachlos vor Entrüstung rot wie ein Krebs und bis zum Äußersten gebracht, nahe daran war, sich zu einem physischen Angriff zu entschließen, als er ihn unverzüglich in der unverschämtesten Weise seinerseits zuvorkam. Nachdem er ihm noch ein paar Mal auf die Backe geklopft, ihn noch ein paar Mal gekitzelt und so den vor Wut tollen und regungslosen noch einige Sekunden lang zu nicht geringer Belustigung der umstehenden jungen Leute geneckt hatte, versetzte Herr Goljatkin der Jüngere mit empörender Unverschämtheit zu guter Letzt Herrn Goljatkin dem Älteren einige Stüber auf das dralle Bäuchlein und sagte boshaft lächelnd und mit einer versteckten Anspielung zu ihm: »Was machst du für Streiche, Brüderchen Jakow Petrowitsch, was machst du für Streiche?« »Du hast mir ja vorgeschlagen, wir beide wollten zusammen intrigieren, Jakow Petrowitsch.« Dann, ehe unser Held noch von dem letzten Angriff ein wenig hatte zu sich kommen können, nahm Herr Goljatkin der Jüngere auf einmal, nachdem er die umstehenden Zuschauer durch ein leises Lächeln darauf vorbereitet hatte, eine sehr geschäftige, eifrige Dienstmiene an, schlug die Augen zur Erde nieder, krümmte sich zusammen, sagte eilig: »In besonderem Auftrage«, schlug mit seinem kurzen Beinchen aus und huschte in das anstoßende Zimmer. Unser Held traute seinen Augen nicht und konnte immer noch nicht recht zur Besinnung kommen. Endlich gelang es ihm, seine Gedanken wieder zu sammeln. Nachdem es ihm in einem Augenblicke zum Bewusstsein gekommen war, dass er zugrunde gerichtet und in gewissem Sinne vernichtet sei, dass er seine Ehre befleckt und seinen Ruf besudelt hatte, dass er in Gegenwart fremder Personen verhöhnt und verspottet sei, dass ihn verräterischerweise derjenige beschimpft habe, den er noch gestern für seinen besten, zuverlässigsten Freund gehalten hatte, und dass er sich schließlich bodenlos blamiert habe. Da stürzte Herr Goljatkin davon, um seinen Feind zu verfolgen. An die Zeugen seiner Beschimpfung mochte er im gegenwärtigen Augenblicke gar nicht denken. »Die stecken alle unter einer Decke«, sagte er bei sich. Einer hilft dem anderen und einer hetzt den anderen gegen mich auf. Als er indessen 10 Schritte gemacht hatte, sah unser Held ein, dass die ganze Verfolgung unnütz und vergeblich sein werde und kehrte daher wieder um. Du wirst mir nicht entgehen, dachte er. Du wirst seinerzeit schon deine Strafe erhalten. Die Tränen der Schafe werden dem Wolfe teuer zu stehen kommen. Mit grimmiger Kaltblütigkeit und der energischsten Entschlossenheit ging Herr Goljatkin zu seinem Stuhle und setzte sich hin. »Du wirst mir nicht entgehen«, sagte er noch einmal. Jetzt handelte es sich für ihn nicht mehr um passive Verteidigung. Nein, er war zu kräftiger Offensive entschlossen, und wer Herrn Goljatkin in diesem Augenblicke sah, wie er mit rotem Kopfe und kaum seine Aufregung bemeisternd mit der Feder in das Tintenfass fuhr, mit welcher Wut er sich daran machte, die Worte auf das Papier zu werfen, der konnte schon im Voraus erkennen, dass die Sache keinen harmlosen Ausgang nehmen würde und nicht wie ein einfaches Weibergezänk enden könne. In der Tiefe seiner Seele fasste er einen Entschluss, und in der Tiefe seines Herzens schwur er sich, ihn auszufüllen. Allerdings wusste er noch nicht ganz genau, wie er dabei verfahren sollte. Das heißt, richtiger gesagt, er wusste es überhaupt nicht, aber das war gleichgültig. Das machte nichts aus. Annahme eines falschen Namens und unverschämtes Benehmen, mein Herr, verhelfen in unserem Zeitalter nicht zum Erfolge. Annahme eines falschen Namens und unverschämtes Benehmen, mein Herr, führen zu nichts Gutem, sondern bringen zu Schaden. Grischka Otrepjew war der Einzige, der durch Annahme eines falschen Namens etwas erreichte, indem er das blinde Volk täuschte, mein Herr, und auch das dauerte nicht lange. Trotz dieses letzten Umstandes beschloss Herr Goljatkin, noch so lange zu warten, bis die Maske von einigen Gesichtern abfallen und dies und das zur Klarheit gelangen werde. Dazu war zunächst nötig, dass die Bürostunden möglichst bald zu Ende gingen, und bis dahin beschloss unser Held, nichts zu unternehmen. Dann aber, wenn die Bürostunden zu Ende wären, dann, sagte er sich, werde er seine Maßregeln ergreifen. Dann werde er wissen, wie er bei der Durchführung dieser Maßregeln zu verfahren habe, wie er seinen ganzen Operationsplan entwerfen müsse, um das Horn des Stolzes zu zerbrechen und die Schlange zu zertreten, die sich von Moder nährt und den Kraftlosen verachtet. Dass man ihn beschmutzte wie einen Lappen, an dem man sich die unsauberen Stiefel abwischte, das konnte Herr Goljatkin nicht dulden. Dazu konnte er seine Einwilligung nicht geben, und besonders nicht in dem jetzt vorliegenden Falle. Hätte die letzte Beschimpfung nicht stattgefunden, so hätte unser Held sich vielleicht dazu entschlossen, seinem Herzen Zwang anzutun, er hätte sich vielleicht dazu entschlossen, zu schweigen, sich zu fügen und nicht allzu hartnäckig zu protestieren. Er hätte dann wohl ein bisschen gestritten, sich ein bisschen beklagt, hätte bewiesen, dass er im Rechte sei, dann hätte er ein bisschen nachgegeben, dann hätte er vielleicht noch ein bisschen nachgegeben, dann hätte er ganz zugestimmt. Dann, namentlich, wenn die Gegenpartei feierlich erklärt hätte, dass er im Rechte sei, hätte er sich vielleicht sogar versöhnt, wäre ein bisschen gerührt worden, es wäre vielleicht sogar, wer hätte es wissen können, eine neue Freundschaft erwachsen. Eine feste, warme Freundschaft, noch herzlicher als die gestrige Freundschaft, so dass durch diese Freundschaft schließlich die Unannehmlichkeit einer recht unziemlichen Ähnlichkeit der beiden Personen ganz übertönt worden wäre, und die beiden Titularräte höchst vergnügt gewesen wären und bis zum Alter von 100 Jahren zusammen hätten leben können und so weiter. Sprechen wir schließlich alles aus. Herr Goljatkin begann sogar, es ein bisschen zu bereuen, dass er für sich und sein Recht eingetreten war und sich dadurch sofort eine Unannehmlichkeit zugezogen hatte. Wenn er klein beigäbe, dachte Herr Goljatkin, wenn er sagte, dass er nur gescherzt habe, dann würde ich ihm verzeihen und umso eher, wenn er das laut eingestände. Aber ich lasse mich nicht wie einen alten Lappen beschmutzen. Ganz anderen Leuten habe ich nicht gestattet, mich zu beschmutzen, umso weniger werde ich erlauben, dass ein so heruntergekommener Mensch das versucht. Ich bin kein alter Lappen, mein Herr, ich bin kein alter Lappen. Kurz, unser Held hatte seinen Entschluss gefasst. Sie selbst, mein Herr, tragen die Schuld. Er hatte sich dazu entschlossen, Protest einzulegen, mit aller Macht Protest einzulegen, bis an die äußersten Grenzen der Möglichkeit. Das lag nun einmal in seinem Charakter. Dass man ihn beleidige, das konnte er unter keinen Umständen dulden. und noch weniger konnte er erlauben, dass man ihn wie einen alten Lappen beschmutze, und am wenigsten konnte er das einem ganz heruntergekommenen Menschen erlauben. Wir wollen übrigens nicht streiten. Wir wollen nicht streiten. Wenn zum Beispiel jemand Lust gehabt, ein starkes Verlangen verspürt hätte, Herrn Goljatkin in einen alten Lappen zu verwandeln, so wäre ihm das vielleicht gelungen, und er hätte ihn, ohne Widerstand zu finden, ungestraft in einen solchen verwandelt. Herr Goljatkin fühlte das manchmal selbst, und es wäre ein alter Lappen als Herr Goljatkins Nachfolger herausgekommen, ein gemeiner, schmutziger alter Lappen. Aber das wäre kein gewöhnlicher alter Lappen gewesen, sondern ein alter Lappen mit Ehrgefühl, ein alter Lappen mit Begeisterung und Empfindsamkeit, wenn auch mit stummem Ehrgefühl und mit stummer Empfindsamkeit. Und wenn auch diese Empfindsamkeit tief in den schmutzigen Falten dieses alten Lappens verborgen gewesen wäre, vorhanden wäre sie doch gewesen. Die Stunden dauerten unglaublich lange. Endlich schlug es 4. Gleich darauf standen alle auf und begaben sich, dem Vorgange ihres Vorgesetzten folgend, zu sich nach Hause. Herr Goljatkin mischte sich unter den Schwarm. Seine Augen waren wachsam und ließen denjenigen, auf den er es abgesehen hatte, nicht aus der Acht. Endlich sah unser Held, dass sein Freund zu den Kanzleidienern hinlief, die die Mäntel austeilten und nach seiner hässlichen Gewohnheit in Erwartung des Seinigen um sie herumschwänzelte. Das war der entscheidende Augenblick. Herr Goljatkin drängte sich, so gut es ging, durch den Schwarm hindurch und bemühte sich, um nicht zurückzubleiben, ebenfalls um seinen Mantel. Aber dem Freunde des Herrn Goljatkin wurde der seinige zuerst gereicht, weil er es auch hier fertig brachte, in seiner Weise sich einzuschmeicheln, den Liebenswürdigen zu spielen, verbindlich zu flüstern und sich unwürdig zu benehmen. Nachdem Herr Goljatkin der Jüngere seinen Mantel umgeworfen hatte, sah er Herrn Goljatkin den Älteren ironisch an, mit der unverhohlenen, dreisten Absicht, ihn zu ärgern. Dann blickte er mit der ihm eigenen Frechheit rings um sich, trippelte zu guter Letzt noch einmal bei den anderen Beamten umher, wahrscheinlich um einen vorteilhaften Eindruck zu hinterlassen, sagte dem einen ein freundliches Wort, flüsterte einem anderen etwas zu, widmete einem dritten eine Respektsbezeigung, spendierte einem vierten ein Lächeln, gab einem fünften die Hand und schlüpfte vergnügt die Treppe hinunter. Herr Goljatkin der Ältere eilte hinter ihm her, holte ihn zu seiner größten Freude noch auf der letzten Stufe ein und fasste ihn am Mantelkragen. Herr Goljatkin der Jüngere schien ein wenig zu erschrecken und blickte betroffen rings um sich. »Wie soll ich das auffassen?« flüsterte er endlich Herr Goljatkin mit schwacher Stimme zu. »Mein Herr, wenn Sie überhaupt ein anständiger Mensch sind, so hoffe ich, Sie werden sich an unsere gestrigen freundschaftlichen Beziehungen erinnern«, sagte unser Held. »Ja, nun also, haben Sie gut geschlafen?« Die Wut benahm Herr Goljatkin dem Älteren für einen Augenblick die Sprache. »Ich habe allerdings gut geschlafen, aber erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, mein Herr, dass Ihr Spiel gründlich verdorben ist.« »Wer sagt das?« »Das sagen meine Feinde«, antwortete kurz derjenige, der sich Herr Goljatkin nannte, und befreite sich bei diesen Worten unerwartet aus den schwachen Händen des wirklichen Herrn Goljatkin. Nachdem er sich befreit hatte, eilte er hinaus, blickte um sich, sah eine Droschke, lief zu ihr hin, setzte sich hinein und war im nächsten Augenblick den Augen Herrn Goljatkin des Älteren entschwunden. Verzweifelt und von allen verlassen, schaute der Titularrat sich nach allen Seiten um. Aber es war keine andere Droschke da. Er machte den Versuch zu laufen, aber die Beine versagten ihm den Dienst. Mit niedergeschlagener Miene und offenem Munde, sich kraftlos zusammenkrümmend, lehnte er sich wie vernichtet an einen Laternenpfahl und blieb so einige Minuten lang auf dem Trottoir stehen. Man konnte glauben, dass es mit Herrn Goljatkin völlig aus sei. Ende von Kapitel 8, Teil 2.